wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, wacht auf, ihr murrende Schafe, ermuntert euch vom süßen Schlafe, ermuntert euch, ermuntert euch. Ermuntert euch von Sündenschlafe und bessert euer Leben bald. Wacht auf, wacht auf! Posaune schallt. Wacht auf, wacht auf, wacht auf, ehe die Posaune schallt, die euch mit Schrecken aus der Luft. Zum Richter aller Welt vor das Gericht.